Wie ist es mit den Ideologien? Eine Ideologie ist der Versuch, die Welt auf der Grundlage eines geschlossenen Ideensystems zu begreifen. Und aus diesem Ideensystem entwickelt sich ein vielfältiges Kraftstreben. Die Menschen mögen unterschiedliche Gründe haben, sich von einer Ideologie überzeugen zu lassen. Aber wenn sie sich überzeugen lassen, so ordnen sie sich dieser Ideologie unter. Sie übernehmen die geschlossene Weltsicht und machen sich selbst ein Stück weit bewusstlos. Im Gegenzug gewinnen sie aus der Überschaubarkeit der Ideen eine innere Sicherheit. Gleichzeitig vergrößern sie ihre Kraft im Verbund mit anderen Anhängern dieser Ideologie. Es entstehen innere Kräfte des Zusammenhaltes und eine gemeinsame Ausrichtung äußerer Kräfte. Je größer aber diese Kräfte erscheinen, desto mehr Anhänger kann diese Ideologie gewinnen. Denn dort, wo Kraft besteht, sehen Menschen die Möglichkeit, die eigene Kraft zu erhalten und zu erweitern. Darüber hinaus entwickeln die ideologischen Organisationen ein eigenes Kraftstreben und können sich von jener Ideologie ablösen, um eine Herrschaft um der Herrschaft willen zu begründen. Weil jede Ideologie ein geschlossenes System darstellt, wendet sie sich notwendig gegen alles, was jenseits ihrer Grenzen liegt. So ist jeder Ideologie das Kraftstreben bereits eingeschrieben. Richtige Ideen aber erkennt man daran, dass sie die Pluralität berücksichtigen, dass sie ohne Gewalt und Herrschaft getragen werden können. Nun müssen sich auch richtige Ideen erst gegen die bestehenden Herrschaftsapparate durchsetzen. So können die guten Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu einem blutigen Akt der Gewalt führen, wie es bei der Französischen Revolution der Fall war. Nun beginnt Tekas über das Herrschaftsstreben in der Politik zu sprechen und über notwendige Maßnahmen der Machtregulierung, über Staatsverfassungen und Grundrechte, über unabhängige Kontrollinstanzen, über begrenzte Amtszeiten, Volksabstimmungen und Wahlperioden. Er spricht über Diskussionskulturen, Parlamentsdebatten, Visionen und vergleicht sie mit einer diffusen Wolke unterschiedlicher Ansichten und Ansätze, die einem Gesellschaftskörper gleichsam vor der Stirn stehe und aus welcher Linien hervortreten, welche wechselseitige Wirkungen ermöglichen. Die Politik müsse in ihrem Kraftstreben gebremst, dürfe aber nicht von der Wirtschaft verdrängt werden. Hier müsse eine Ausgewogenheit bestehen, damit keine Kraft Überhand gewinne. Tekas erwähnt Kartelle, Korruption, Monopolisierungen, äußert sich über Gewinnmaximierung, Zinsprobleme, Machtgesetze des Kapitals und über den Wachstumszwang der Weltwirtschaft. Hier zeige sich der Kraftdrang in einem gigantischen globalen Maßstab, in einer Expansion, die alle natürlichen Grenzen zu sprengen beginne. Lange spricht Tekas über zügellose Entfaltungen des Kraftdrangs, bis ich eine Frage zu dem Ende aller Kraft stelle. Du meinst den Tod? Ja, wie sehen Sie den Tod und wie beurteilen Sie hier die Sicht der Religion? Der Tod ist ein interessantes Phänomen. Alle Religionen beziehen sich auf ihn, doch immer bleiben große Schwierigkeiten. Wie meinen Sie das? Nun, es sind die alten Fragen, die ich meine. Wie lässt sich die Idee eines absoluten, bewussten Gottes mit dem Tod vereinbaren? Warum sollte ein perfekter Gott eine unperfekte Welt schaffen? Warum ist Gott einerseits gütig, lässt seine Schöpfungen aber andererseits Leid und Schmerz fühlen und sterben? Diesen Widersprüchen wird auf zweierlei Weise begegnet. Entweder werden die Probleme umgangen, indem gesagt wird, dass Gottes Taten nicht hinterfragbar seien, oder es wird erklärt, dass Gott seinen Schöpfungen Prüfungen auferlege. Hier gab die Idee des ewigen Lebens den Menschen Trost und verlieh den Religionen zusätzliche Wirkungsmacht und Stabilität. Das Leben hatte einen übergeordneten Sinn erhalten, und diese Idee war ein Vehikel, mit dessen Hilfe sich die menschliche Gesellschaft hier auf der Erde neu formieren und organisieren konnte. Diese Idee half dabei, dass sich der Mensch mit etwas Höherem verbunden fühlen konnte und appellierte gleichzeitig an den starken Drang des Menschen, den Lebensdrang. Die Religionen beziehen große Teile ihrer Kraft und Faszination aus dem menschlichen Wunsch, den Tod zu überwinden. Aber was ist dann der Tod? Der Tod ist das Paradox, mit dem sich das Leben am Leben erhält. Die Verneinung des Lebens ist auf der anderen Seite seine Bejahung. Denn wo etwas stirbt, da kann sich etwas anderes ernähren und fortbestehen. Weil etwas stirbt, kann sich etwas anderes entwickeln und entfalten. So stellt sich das Leben über seinen Tod immer wieder neu auf die Welt ein und kann am Leben bleiben. Der Tod des Einzelnen ist das Leben des Ganzen. Darin liegt eine Form der Schönheit. Durch den Tod öffnet sich ein endloser Quell der Möglichkeiten, ein Ausgestalten und Formen, ein Wogen und Verwandeln. Die Kraft des Universums hat im Leben eine Eigenständigkeit gegenüber sich selbst gewonnen. Und diese Eigenständigkeit kostet eine eigene Kraft, die das Leben aus sich selbst schöpfen muss. So muss es sich zerstören, um sich erneuern zu können. Das Leben hält sich durch das Leben am Leben. Wenn aber in einem Lebewesen die Kräfte verlöschen, so löst sich lediglich jene Unabhängigkeit, die das Leben der Materie abgetrotzt hat. Das Leben verschwindet, löst seine individuelle Form, das Eigenständige wird wieder eins mit allem, sinkt hinab und steigt empor in jene Allkraft, die es eigentlich schon immer war. Als ich am Abend vom Berg zurückkehrte, wirbelten in meinem Kopf die Gedanken. Ich wälzte Thekas Äußerungen hin und her, ersann mir Beispiele und Ableitungen, stellte sie meinen eigenen Eindrücken von der Welt gegenüber. Gleichzeitig aber fühlte ich mich seltsam klar und gelöst. Denn Thekas Lehre entsprang einer einzigen Wurzel, war schlicht und eingängig und befriedete im selben Maß das Chaos, das sie bei mir hervorrief. Ich war derart in Gedanken, dass ich erst wieder zu mir kam, als ich mich schon wieder im Dorf befand.